Die Apokryphen, übersetzt von Dr. Hermann Menge, aus dem Jahr 1930. Das Buch Judith. Erster Teil. Entsendung des Holofernes zur Bestrafung der westlichen Völker. Erstens. Nabuchodonosors Sieg über Arpharat. Im 12. Jahre der Regierung Nabuchodonosors, der als König über die Assyrer in der großen Stadt Ninive herrschte, in den Tagen Arpharats, der über die Meder in Ekbatana herrschte. Dieser hatte rings um Ekbatana Mauern von Quadratsteinen, 3 Ellen breit und 6 Ellen lang erbaut, und die Höhe der Mauer auf 70 und ihre Breite auf 50 Ellen bemessen. Ihre Türme hatte er auf den Stadttoren 100 Ellen hoch errichtet und sie am Grunde in einer Breite von 60 Ellen aufgeführt. Ihre Tore hatte er zu einer Höhe von 70 Ellen und zu einer Breite von 40 Ellen angelegt, damit seine gewaltige Heeresmacht und die Scharen seines Fußvolkes in geschlossenen Reihen hindurchziehen könnten. In jener Zeit zog der König Nabuchodonosor gegen den König Apharat zu Felde in der großen Ebene, die im Gebiet von Ragau liegt. Da stießen zu ihm alle Bewohner des Berglandes und alle Anwohner des Euphrat, des Tigris und des Hydaphes, und die Mannschaften aus der Tiefebene Arjochs, des Königs der Elimäer. So vereinigten sich denn viele Völker zum Kampfe gegen die Söhne Scheleuts. Da sandte Nabuchodonosor, der König der Assyrer, Boten an alle Bewohner Persiens und an alle Bewohner der westlichen Länder, nämlich an die Bewohner von Sizilien und Damaskus, vom Libanon und Antilibanon und an die Bewohner der Meeresküste, sowie an die Völker am Karmel und in Gilead, in Obergaliläa und in der großen Ebene Estrelom, sodann an alle in Samaria und den dortigen Städten und jenseits des Jordans bis nach Jerusalem und Betane, Chelos und Kades, bis an den Bach Ägyptens, nach Tafne, Ramesse und bis zum ganzen Lande Gesem, bis über Tanis und Memphis hinaus und an alle Bewohner Ägyptens bis an die Grenzen von Äthiopien. Aber alle Bewohner aller dieser Länder ließen den Befehl des Assyrerkönigs Nabuchodonosors unbeachtet und leisteten ihm keine Heeresfolge, weil sie ihn nicht fürchteten, sondern in ihm nur einen gewöhnlichen Menschen ihresgleichen sahen. Sie schickten also seine Gesandten unverrichteter Sache und unter schnöder Missachtung zurück. Da ergrimmte Nabuchodonosor gewaltig gegen alle diese Länder und schwor bei seinem Throne und seiner Herrschaft, an allen Gebieten von Sizilien, Damaskus und Syrien Rache zu nehmen und mit seinem Schwert auch alle Bewohner des Landes Moab sowie die Ammoniter und das ganze jüdische Land und alle Bewohner Ägyptens bis zum Gebiet der beiden Nilarme auszurotten. Er zog also mit seinem Heere gegen den König Apharat zu Felde im 17. Jahre seiner Regierung, besiegte ihn in der Schlacht und schlug die ganze Streitmacht Apharats, auch seine gesamte Reiterei und alle seine Kriegswagen in die Flucht. Er eroberte dann seine Städte und zog bis vor Ekbatana, dessen Türme er in seine Gewalt brachte, dessen Straßen er verwüstete und dessen Herrlichkeit er ein schmähliches Ende bereitete. Hierauf nahm er den Apharat in den Bergen von Ragau gefangen, durchbohrte ihn mit seinen Wurfspießen und brachte ihn so noch an demselben Tage ums Leben. Schließlich kehrte er nach Ninive zurück, er und alle seine Hilfsvölker, eine gewaltige Menge von Kriegsvolk. Er ließ es sich dort wohl sein und schmauste mit seinem Heere 120 Tage lang. Zweitens, Nabuchodonosors Kriegsbefehl an seinen Oberfeldherrn Holofernes. Im 18. Regierungsjahre, am 22. Tage des ersten Monats, entstand im Palast des Assyrerkönigs Nabuchodonosor das Gerücht, er wolle die Rache an dem ganzen Ländergebiet vollziehen, wie er es angekündigt hatte. Er berief wirklich alle seine Beamten und alle seine Würdenträger zu sich, eröffnete ihnen seinen Geheimplan und legte ihnen persönlich die ganze Bosheit jener Länder genau dar. Da sprachen auch sie sich dahin aus, dass die gesamte Menschheit, die dem Gebote seines Mundes nicht gehorcht hätte, vertilgt werden sollte. Als der König Nabuchodonosor nun seine Beratung zu Ende geführt hatte, berief er seinen obersten Heerführer Holofernes, der den zweiten Rang nach ihm innehatte, und sagte zu ihm: »So befiehlt der Großkönig, der Herr der ganzen Erde. Du sollst jetzt von mir ausziehen und mit dir nehmen an zuverlässigen Kriegern 120.000 Mann zu Fuß und 12.000 Reiter und sollst gegen alle Länder im Westen ausziehen, weil sie den von mir ergangenen Befehl ungehorsam gewesen sind. Gebiete ihnen, Erde und Wasser bereitzuhalten, denn ich will in meinem Zorn gegen sie ins Feld rücken und die ganze Oberfläche ihres Gebiets mit den Füßen meiner Kriegsleute bedecken und sie ihnen zur Plünderung preisgeben. Ihre Erschlagenen sollen ihre Schluchten und Bäche anfüllen, so dass die Gewässer wegen der Menge der Leichen austreten. Ihre Gefangenen aber will ich bis an die Enden der ganzen Erde wegführen. Du sollst vorausziehen, um mir alle ihre Gebiete zu unterwerfen, und wenn sie sich dir ergeben haben, sollst du sie mir aufbewahren auf den Tag, wo ich sie strafen werde. Gegen die Ungehorsam sollst du mitleidlos vorgehen, so dass du sie dem Tode und der Plünderung überall preisgibst, wo du dich befindest. Denn bei meinem Leben und bei meiner königlichen Macht, ich habe es ausgesprochen und werde es auch ausführen mit meiner Hand. Du aber übertritt keinen der Befehle deines Herrn, sondern vollziehe sie genau, wie ich dir geboten habe, und zögere nicht mit ihrer Ausführung. Drittens, Holofernes tritt den Rachezug an und beginnt die Verheerungen. Da verabschiedete sich Holofernes von seinem Herrn und berief alle Fürsten, Heerführer und Hauptleute der assyrischen Heeresmacht und musterte die zum Kampf auserwählten Mannschaften, wie sein Herr ihm befohlen hatte, nämlich 120.000 Mann zu Fuß und 12.000 berittene Bogenschützen. Er ordnete sie dann, wie ein Kriegsherr geordnet zu werden pflegt, und nahm Kamele, Esel und Maultiere für das Gepäck in gewaltiger Menge, ferner zahlloser Schafe, Rinder und Ziegen als Mundvorrat, auch sonstige Lebensmittel für jeden Mann in Fülle, dazu sehr viel Silber und Gold aus dem königlichen Palast. Hierauf brach er mit seinem ganzen Heere auf, um vor dem König Nabuchodonosor herzuziehen und alle Länder im Westen mit seinen Wagen, Reitern und auserlesenen Fußtruppen zu bedecken. Zahlreich wie ein Heuschreckenschwarm und wie der Sand auf dem Erdboden war auch der Tross von Leuten, die sich ihnen anschlossen, eine geradezu zahllose Menge. Nachdem sie Ninive verlassen hatten, zogen sie 3 Tagesmärsche weit nach der großen Ebene Baigdileit und schlugen ein Lager auf, von Baigdileit an bis in die Nähe des Gebirges, das nördlich von Obersizilien liegt. Dann nahm er sein ganzes Heer, Fußvolk, Reiter und Wagen und zog von dort in das Bergland. Er brach durch Fut und Lut, plünderte alle Rassiten und Ismaeliten, die am Rande der Wüste südlich von den Ehelien wohnen, ging dann über den Euphrat, durchzog Mesopotamien, zerstörte alle festen Städte am Flusse Abronas bis ans Meer, eroberte das Gebiet von Sizilien, schlug alle, die ihm entgegentraten, nieder und gelangte bis an das Gebiet Jaffets südlich von Arabien. Er umzingelte alle Midianiter, verbrannte ihre Zeltlager und plünderte ihre Hütten. Dann stieg er in die Ebene von Damaskus hinab, zur Zeit der Weizenernte, verbrannte alle ihre Äcker, vernichtete ihr Kleinvieh und die Rinderherden, plünderte ihre Städte, verwüstete ihre Felder und erschlug ihre gesamten jungen Männer mit der Schärfe des Schwerts. Da überfiel Angst und Zittern vor ihm die Bewohner der Meeresküste in Sidon und Tyrus und die Bewohner von Sur und Okina und Jamnia und die Einwohnerschaft von Asdod und Askalon war in gewaltiger Furcht vor ihm. Viertens. Friedensbitte der Küstenbewohner, Anrücken des Holofernes gegen Judäa. Da schickten sie Gesandte an ihn mit Friedensworten und ließen ihn sagen: Wisse wohl, wir liegen vor dir als die Knechte des Großkönigs Nabuchodonosor. Verfahre mit uns nach deinem Belieben. Wisse wohl, unsere Gehöfte und jeder Wohnort, alle unsere Weizenfelder, unser Kleinvieh und die Rinderherden und alle Hürden unserer Zelte sind in deiner Gewalt. Verfahre damit nach deinem Belieben. Wisse wohl, auch unsere Städte und deren Bewohner sind dir untertan. Komm und behandle sie, wie es dir gut scheint. Die Boten kamen zu Holofernes und überbrachten ihm die Botschaft. Da zog er mit seinem Heere an die Küste hinab, legte Besatzungen in die festen Plätze und hob auserlesene Mannschaften aus ihnen zum Eintritt in sein Heer aus. Die Bevölkerung und die ganze Umgegend hatte ihn mit Kränzen, Reigentänzen und Paukenschlag aufgenommen. Er aber verwüstete ihr ganzes Gebiet und ließ ihre Haine umhauen. Denn es war sein fester Entschluss, alle Götter der Erde auszurotten, damit alle Völker den Nabuchodonosor allein anbeten und alle ihre Zungen und Geschlechter ihn als Gott anriefen. So gelangte er nach Estrelom in die Nähe von Dothea, das vor der großen Ebene von Judäa liegt. Er bezog ein Lager zwischen Gabe und Ägitopolis und blieb dort einen ganzen Monat lang, um alles Gepäck seines Heeres an sich zu ziehen. Zweiter Teil: Einschließung der Juden in Bethilua. Erstens: Vorbereitung der Juden zum Kampfe gegen Holofernes. Als nun die Israeliten, die in Judäa wohnten, alles erfuhren, was Holofernes, der oberste Heerführer des Assyrerkönigs Nabuchodonosor, den Völkern angetan und wie er alle ihre Heiligtümer geplündert und von Grund aus zerstört hatte, da fürchteten sie sich gar sehr vor ihm und gerieten in Bestürzung in Hinblick auf Jerusalem und auf den Tempel ihres Gottes. Denn sie waren erst vor kurzem aus der Gefangenschaft zurückgekehrt, und erst jüngst war das ganze jüdische Volk versammelt gewesen, und die heiligen Geräte sowie der Altar und der Tempel nach der Entweihung neu geheiligt worden. So sandten sie denn Boten in die ganze Landschaft Samaria und in die Dörfer, sowie nach Bethoron, Belmain, Jericho, Schoba, Esora und in das Tal Salem, besetzten alle Gipfel der höheren Berge, befestigten die dortigen Ortschaften und versahen sie mit Lebensmitteln für den Kriegsbedarf. Denn ihre Felder waren soeben abgeerntet. Außerdem schrieb Joachim, der damalige Hohepriester in Jerusalem, an die Bewohner von Bethilua und Betomestain, dass Estrelom gegenüber vor der Ebene nahe bei Dothaim liegt, und gebot ihnen, sie sollten die Zugänge zum Berglande besetzen, weil durch sie der Zugang zu Judäa führte und es leicht war, die Feinde, wenn sie heranzogen, aufzuhalten, da es ein Engpass war für höchstens zwei Mann nebeneinander. Da taten die Israeliten, wie ihnen der Hohepriester Joachim und der Hohe Rat des ganzen israelitischen Volkes, die in Jerusalem saßen, geboten hatte. Ganz Israel aber rief Gott mit großer Inbrunst an und kasteite sich in strengstem Fasten. Sie selbst und ihre Weiber und Kinder, auch ihr Vieh und alle bei ihnen lebenden Fremden, ihre Tagelöhner und die für Geld erkauften Sklaven legten Trauerkleider an. Und ganz Israel, auch die Weiber und Kinder, die in Jerusalem wohnten, warfen sich vor dem Tempel nieder, streuten sich Asche aufs Haupt und breiteten ihre Trauerkleider vor dem Herrn aus. Auch den Altar umhüllten sie mit einem Trauergewand und schrien einmütig und inbrünstig zum Gott Israels, er möge nicht zulassen, dass ihre Kinder ihn geraubt, ihre Weiber in die Gefangenschaft geschleppt, die Städte ihres Erbbesitzes zerstört und das Heiligtum entweiht und geschändet würde, zum Spott für die Heiden. Der Herr aber vernahm ihren Hilferuf und sah ihre Bedrängnis an, und das Volk fastete mehrere Tage in ganz Judäa und Jerusalem vor dem Heiligtum des allmächtigen Gottes. Joachim dagegen, der Hohepriester und alle, die den heiligen Dienst vor dem Herrn versahen, Priester und Leviten, brachten mit Trauergewändern angetan das tägliche Brandopfer und die Gelübde und die freiwilligen Gaben des Volkes dar. Asche lag auf ihren Kopfbinden, und sie riefen den Herrn mit aller Kraft an, dass er das ganze Haus Israel in Gnaden ansehen wolle. Zweitens. Der Ammoniter Achjor warnt den Holofernes vor dem Kriege mit den Juden. Als nun dem assyrischen Oberfeldherrn Holofernes berichtet wurde, dass die Israeliten sich zum Kriege rüsteten und dass sie die Pässe im Bergland gesperrt und die Spitzen aller höheren Berge befestigt und in den Ebenen Verhaue errichtet hätten, da geriet er in großen Zorn und berief alle Fürsten der Moabiter und die Feldherren der Ammoniter und alle Statthalter des Küstenlandes und sagte zu ihnen: Tut mir doch kund, ihr Kanaaniter, was ist das für ein Volk, das da im Berglande sitzt, und welche Städte bewohnt es, und wie stark ist ihre Streitmacht, und worin besteht ihre Stärke und Kraft? Und wer ist ihr König, der ihr Heer befehligt, und warum haben sie sich geweigert, mir entgegenzukommen, sie allein von allen Völkern hier im Westen? Da antwortete ihm Achjor, der Anführer aller Ammoniter: Mein Herr wolle anhören, was dein Knecht dir sagen will. So will ich dir die Wahrheit verkünden in Betreff dieses Volkes, welches das Bergland hier in deiner Nähe bewohnt, und kein unwahres Wort soll aus dem Munde deines Knechtes kommen. Dieses Volk besteht aus Nachkommen der Chaldäer. Sie wohnten vordem in Mesopotamien. Weil sie nämlich den Göttern ihrer Väter, die im Lande der Chaldäer lebten, nicht folgen wollten, fielen sie vom Glauben ihrer Vorfahren ab und verehrten den Gott des Himmels, den Gott, den sie kennengelernt hatten. Darum vertrieb man sie aus der Gemeinschaft mit ihren Göttern und sie flohen nach Mesopotamien, wo sie lange Zeit wohnen blieben. Da gebot ihnen ihr Gott, diese Ansiedlung zu verlassen und in das Land Kanaan zu ziehen. Sie ließen sich dort nieder und wurden reich an Gold, Silber und sehr vielem Vieh. Dann zogen sie nach Ägypten hinab, weil eine Hungersnot das Land Kanaan schwer bedrückte, und blieben da selbst wohnen, solange sie dort zu leben hatten, und vermehrten sich dort zu einer geradezu unzählbaren Menge. Da trat der König von Ägypten gegen sie auf. Man bedrückte sie arglistig mit Fronarbeit und Ziegelbrennen, misshandelte sie und machte sie zu Sklaven. Als sie nun ihren Gott um Hilfe anriefen, schlug dieser das ganze Land Ägypten mit unheilbaren Plagen, bis die Ägypter sie zuletzt aus ihrem Lande ziehen ließen. Gott trocknete dann das Rote Meer vor ihnen aus, ließ sie den Weg nach dem Sinai und Kades Barnea einschlagen und sie vertrieben alle Völkerschaften, die in der Steppe wohnten. Dann setzten sie sich im Lande der Ammoniter fest und vernichteten durch ihre Streitmacht die Bewohner von ganz Hesbron. Und nachdem sie dann den Jordan überschritten hatten, nahmen sie das ganze Bergland in Besitz, vertrieben hierauf vor sich her die Kanaaniter, Perisiter, Jebusiter, die Einwohner von Sichem und alle Girgasiter und blieben dort lange Zeit wohnen. Und solange sie gegen ihren Gott nicht sündigten, ging es ihnen gut, denn ein Gott, der Unrecht hasst, ist mit ihnen. Als sie aber von dem Wege, den er ihnen zur Pflicht gemacht hatte, abwichen, wurden sie in vielen Kriegen völlig zugrunde gerichtet und in ein fremdes Land in die Gefangenschaft weggeführt. Der Tempel ihres Gottes wurde dem Boden gleichgemacht, und ihre Städte fielen den Feinden in die Hand. Jetzt aber, da sie sich ihrem Gott wieder zugewandt haben, sind sie aus den Ländern, in die sie zerstreut worden waren, heimgekehrt und haben Jerusalem, wo ihr Heiligtum ist, wieder in Besitz genommen und sich dem Berglande sesshaft gemacht, weil es herrenlos war. Und nun, mein Herr und Gebieter, wenn dieses Volk sich etwas zu Schulden kommen lässt und sich an seinem Gott versündigt, so werden wir die Erfahrung machen, dass dies für sie den Untergang bedeutet. Dann wollen wir hinaufziehen und sie unterwerfen. Hat sich aber dieses Volk kein Unrecht zu Schulden kommen lassen, so möge mein Herr doch an ihn vorüberziehen, sonst könnte ihr Herr und Gott sie in seinen Schutz nehmen und wir zum Spott der ganzen Welt werden. Als nun Achior mit diesem Vortrage zu Ende war, murrte die ganze Versammlung, die das Zelt im Kreise umgab, und die Großen des Holofernes und alle Bewohner der Seeküste und die Moabiter riefen, man solle ihn niederhauen, indem sie erklärten: Wir haben keine Angst vor den Israeliten. Sie sind ja ein Volk, das weder die Kraft noch den Mut zu einem nachdrücklichen Widerstand besitzt. Darum lasst uns ja hinaufziehen, Gebieter Holofernes. Dein ganzes Heer wird sie bald aufgefressen haben. Drittens. Achior von Holofernes verurteilt und an die Juden ausgeliefert. Nachdem sich dann der Lärm der Männer rings im Kriegsrate gelegt hatte, sagte Holofernes, der Oberfeldherr des assyrischen Heeres, zu Achior vor der ganzen Versammlung der Fremden und zu allen Moabitern: Wer bist denn du, Achior, mit deinen ephraimischen Mietlingen, dass du heute eine solche Prophezeiung unter uns aussprichst und uns rätst, die Israeliten nicht zu bekriegen, weil ihr Gott sie beschützen würde. Wer ist denn Gott außer Nabuchodonosor? Dieser wird seine Heeresmacht entsenden und sie vom Erdboden vertilgen, ohne dass ihr Gott sie zu retten vermag. Nein, wir seine Knechte werden sie zusammenhauen wie einen Mann, und dem Ansturm unserer Reiter werden sie nicht standhalten können. Denn mit diesen werden wir sie überfluten, so dass ihre Berge sich an ihrem Blute berauschen und ihre Gefilde mit ihren Leichen angefüllt werden. Ihre Füße werden bei unserem Anblick nicht stehen bleiben. Nein, bis auf den letzten Mann sollen sie umkommen, spricht der König Nabuchodonosor, der Herr der ganzen Erde. Ja, er hat's gesagt, und was er bestimmt ausgesprochen hat, soll nicht unerfüllt bleiben. Du aber, Achior, du Mietling Amons, der du diese Worte heute frevlerhafterweise gesprochen hast, du sollst mein Angesicht von heute an nicht mehr sehen, bis ich Rache genommen habe an diesem Volke, das aus Ägypten stammt. Alsdann aber soll das Schwert meines Heeres und der Speer meiner Diener dir die Brust durchbohren, und du sollst unter ihren Erschlagenen daliegen, wenn ich zurückkomme. Meine Knechte sollen dich ins Bergland fortschaffen und dich in einer von den Städten oben auf den Höhen festsetzen, und du sollst erst dann sterben, wenn du mit jenen zusammen den Untergang findest. Hoffst du aber wirklich in deinem Herzen, dass sie nicht eingenommen werden, so magst du immerhin zuversichtlich um dich blicken. Ich habe gesprochen, und keines meiner Worte wird unerfüllt bleiben. Darauf befahl Holofernes seinen Dienern, die in seinem Zelte gegenwärtig waren, den Achior zu ergreifen, ihn nach Bethyloa zu schaffen und ihn den Israeliten auszuliefern. Da ergriffen ihn die Diener, führten ihn zum Lager hinaus in die Ebene, brachten ihn von dort ins Gebirge und kamen mit ihm bis an die Quellen, die sich unterhalb Bethyloas befanden. Als nun die Männer in der Stadt sie erblickten, ergriffen sie ihre Waffen, zogen zur Stadt hinaus auf den Gipfel des Berges, und alle Schleuderer besetzten den Aufstieg zu ihnen und warfen mit Steinen nach ihnen. Da traten jene unter einen Vorsprung des Berges, banden den Achior, ließen ihn am Fuße des Berges liegen und kehrten zu ihrem Herrn zurück. Die Israeliten aber kamen aus ihrer Stadt hinab, traten an ihn heran, banden ihn los und führten ihn nach Bethyloa. Dort stellten sie ihn vor die Vorsteher der Stadt. Es waren damals Ozias, der Sohn Michas aus dem Stamme Simeon, Chabris, der Sohn Gotoniels, und Chamis, der Sohn Melchiels. Darauf riefen sie alle Ältesten der Stadt zusammen, und auch die jungen Männer und die Weiber eilten allesamt herbei zur Gemeindeversammlung. Nachdem sie nun den Achior in die Mitte ihres Volkes hatten treten lassen, befragte Ozias ihn über das, was geschehen war. Da nahm jener das Wort und teilte ihnen alle Verhandlungen aus dem Kriegsrat des Holofernes mit und alles, was er selbst inmitten der assyrischen Heerführer gesagt und wie Holofernes gegen das Haus Israel geprahlt hatte. Da warf sich das Volk nieder, betete Gott an und rief aus: Herr, Gott des Himmels, beachte ihr übermütiges Verhalten und erbarme dich der Not unseres Volkes und blicke gnädig auf die hin, welche sich heute für dich geheiligt haben. Dann sprachen sie dem Achior Mut zu und lobten ihn sehr. Ozias aber nahm ihn aus der Versammlung mit in sein Haus und richtete den Ältesten ein Gastmahl zu, und man rief den Gott Israels jene ganze Nacht hindurch um Hilfe an. Viertens. Holofernes belagert Bithylua und bringt die Stadt durch Abschneidung des Wassers in die höchste Not. Am folgenden Tage aber befahl Holofernes seinem ganzen Heere und allen mit ihm verbündeten Mannschaften gegen Bithylua aufzubrechen, die Zugänge zum Berglande zu besetzen und so den Krieg gegen die Israeliten zu eröffnen. So brachen denn an diesem Tage alle ihre Kriegsleute auf und ihre Streitmacht betrug 120.000 Mann zu Fuß und 12.000 Reiter, ungerechnet den Tross und was an Leuten mit ihnen zog, eine ganze gewaltige Menge. Sie lagerten sich dann in dem Tale unweit Bithyluas an der Quelle und dehnten sich aus in die Breite bis Dothaim und Belheim und in der Länge von Bithylua bis Kiamon, welches Estrelom gegenüberliegt. Als nun die Israeliten ihre große Zahl sahen, gerieten sie in gewaltige Bestürzung und sagten zueinander: »Nun werden diese das ganze Land auffressen und weder die hohen Berge noch die Schluchten noch die Hügel werden ihre Last tragen können.« Doch griffen sie alle zu den Waffen, zündeten Feuer auf ihren Türmen an und hielten Wache die ganze folgende Nacht hindurch. Am nächsten Tage ließ Holofernes seine ganze Reiterei vor den Augen der Israeliten in Bithylua ausziehen, ließ die Zugänge zu ihrer Stadt auskundschaften und die dortigen Wasserquellen aufsuchen, nahm Besitz davon und stellte Abteilungen von Kriegsleuten bei ihnen auf. Dann kehrte er persönlich zu seinem Kriegsvolke zurück. Da traten zu ihm alle Obersten der Edomiter und alle Anführer der Moabiter und die Feldherren der Meeresküste und sagten zu ihm: »Unser Gebieter wolle doch einen Vorschlag von uns anhören, damit deiner Streitmacht kein Unfall widerfährt. Dieses israelitische Volk setzt nämlich sein Vertrauen nicht auf seine Lanzen, sondern auf die Höhe seiner Berge, auf denen es wohnt, weil es nicht leicht ist, die Berggipfel hier zu erklimmen. So führe also jetzt, Gebieter, den Krieg gegen sie nicht so, wie sonst der Krieg in offener Feldschlacht geführt wird, dann wird kein einziger Mann von deinem Heere fallen. Bleibe ruhig in deinem Lager, halte alle Leute deines Heeres vom Kampfe zurück und lass deine Knechte nur die Wasserquelle besetzen, die am Fuße des Berges entspringt, denn von dort holen alle Einwohner Bithyluas ihr Wasser. Der Durst wird sie alsdann umbringen, sodass sie ihre Stadt übergeben müssen. Wir aber und unsere Leute wollen auf die benachbarten Berggipfel hinaufziehen und uns dort lagern, um zu verhindern, dass jemand aus der Stadt entkomme. Sie werden dann samt ihren Weibern und Kindern vor Hunger verschmachten und ehe noch das Schwert über sie kommt, in den Straßen ihres Wohnortes am Boden liegen. Dann kannst du ihnen einen schlimmen Lohn dafür zahlen, dass sie dir Widerstand geleistet haben und dir nicht in Frieden entgegengekommen sind. Diese ihre Worte fanden den Beifall des Holofernes und aller seiner Diener, und man beschloss, nach diesem Vorschlage zu verfahren. So machte sich denn die Herrscher der Ammoniter verstärkt durch 5000 Assyrer auf den Weg, lagerten sich im Tale und besetzten alle Gewässer und Quellen der Israeliten. Ebenso zogen die Edomiter und Ammoniter hinauf und bezogen ein Lager auf den Anhöhen gegenüber Dothaim. Eine Abteilung von ihren Leuten sandten sie nach Südosten in die Gegend gegenüber Ekrebel, das nahe bei dem Bache Moschmur gelegenen Schuss liegt. Das übrige Heer der Assyrer aber lagerte in der Ebene und bedeckte das ganze Land. Ihre Zelte und das Gepäck bildeten ein Lager mit einer großen Menschenmenge, deren Zahl ganz gewaltig war. Die Israeliten aber riefen den Herrn, ihren Gott, um Hilfe an, denn aller Mut war ihnen entschwunden, weil all ihre Feinde sie umzingelt hatten und keine Möglichkeit da war, aus ihrer Umschließung zu entkommen. Das ganze assyrische Heer aber, Fußvolk, Wagen und Reiter, blieb rings um sie gelagert 34 Tage lang, so dass allen Einwohnern Bithyluas alle ihre Wasservorräte ausgingen. Auch die Zisternen wurden leer, und sie hatten nicht mehr für einen Tag Wasser, um sich satt zu trinken, weil man ihnen das Wasser kärglich abgemessen zu trinken gab. Da verloren ihre kleinen Kinder alle Lebenskraft. Die Frauen und jungen Männer wurden vor Durst ohnmächtig und fielen auf den Straßen der Stadt und in den Durchgängen der Tore nieder und hatten keine Kraft mehr in sich. Da lief die ganze Bevölkerung, Jünglinge, Weiber und Kinder, vor den Häusern des Ozeas und der übrigen Vorsteher der Stadt zusammen und riefen allen Ältesten laut die Worte zu: Gott sei Richter zwischen euch und uns. Ihr habt euch schwer an uns verschuldet, dass ihr euch nicht friedlich mit den Assyrern abgefunden habt. Jetzt gibt es keine Hilfe mehr für uns, sondern Gott hat uns in ihre Hände dahingegeben, dass wir vor Durst und großem Unheil vor ihnen hingestreckt am Boden liegen. Ruft sie nun herbei und übergebt die ganze Stadt den Leuten des Holofernes und seiner ganzen Heeresmacht zur Plünderung. Es ist das Beste für uns, ihre Beute zu werden. Wir werden dann zwar Sklaven sein, aber doch das Leben behalten und brauchen nicht den Tod unserer Kleinen mit unseren Augen anzusehen und wie unsere Frauen und Kinder verschmachten. Wir beschwören euch beim Himmel und der Erde, bei unserem Gott und beim Herrn unserer Väter, der uns für unsere Sünden und für die Übeltaten unserer Väter straft, dass er am heutigen Tage nicht das eintreten lasse, was wir da ausgesprochen haben. Und es erhob sich ein lautes und allgemeines Wehklagen inmitten der Versammlung, und sie schrien zu Gott, dem Herrn, mit lauter Stimme. Da sprach Ozeas zu ihnen: Seid mutig, ihr Brüder, lasst uns noch 5 Tage aushalten, in denen der Herr, unser Gott, sein Erbarmen uns zuwenden wird, denn er wird uns nicht gänzlich verlassen. Sind diese Tage vergangen, ohne dass uns Hilfe gekommen ist, so will ich eurem Verlangen nachkommen. Hierauf entließ er die Männer in ihr Lager, und sie verfügten sich auf die Mauern und die Türme der Stadt. Die Weiber und Kinder dagegen ließ er sich in ihre Häuser begeben. In der Stadt aber herrschte große Mutlosigkeit. Dritter Teil: Der Rettungsplan der Judith und seine Ausführung. Erstens: Judiths Auftreten, ihre Strafrede an die Ältesten der Stadt. Dieses vernahm damals auch Judith, die Tochter Meraris, des Sohnes des Or, des Sohnes Josefs, des Sohnes Oziels, des Sohnes Elphias, des Sohnes des Ananias, des Sohnes Gedeons, des Sohnes Raphaims, des Sohnes Ahitops, des Sohnes des Elias, des Sohnes des Hilfias, des Sohnes Eliabs, des Sohnes Rathanaels, des Sohnes Galamiels, des Sohnes Garasadais, des Sohnes Israels. Ihr Gatte Manasse war aus demselben Stamm und Geschlecht gewesen wie sie, war aber in den Tagen der Gerstenernte gestorben. Denn als er beim Gabenbinder auf dem Felde stand, hatte er bei dem Glutwind einen Sonnenstich erlitten, hatte sich zu Bett legen müssen und war in seiner Vaterstadt Bithylia gestorben. Man hatte ihn bei seinen Vätern auf dem Felde zwischen Dotheim und Balamon begraben. Judith war dann als Witwe 3 Jahre und 4 Monate in ihrem Hause geblieben, hatte sich auf dem Dach ihres Hauses eine Hütte eingerichtet, sich Sacktuch um ihre Hüfte gelegt und ihre Witwenkleidung ohne Unterbrechung beibehalten. Sie fastete an allen Tagen ihrer Witwenschaft, außer an den Tagen vor dem Sabbat und an den Sabbaten, an den Neumonden und an dem Tage zuvor und an den großen Festen und an den Freudentagen des Hauses Israel. Sie war schön von Gestalt und eine reizende Erscheinung. Ihr Gatte Manasse hatte ihr Gold und Silber, Knechte und Mägde, Vieh und Äcker hinterlassen, in deren Besitz sie geblieben war. Niemand konnte ihr etwas Böses nachsagen, denn sie war überaus gottesfürchtig. Judith hatte nun die bösen Reden des Volkes gegen den Vorsteher der Stadt vernommen, weil man wegen des Wassermangels mutlos geworden war. Auch die ganze Antwort hatte sie gehört, die Ozias den Leuten gegeben hatte, wie er ihnen eidlich angekündigt hatte, er wolle die Stadt den Assyrern nach 5 Tagen übergeben. Da sandte sie ihre Zofe, die über ihr ganzes Hauswesen gesetzt war, und ließ die 3 Ältesten der Stadt Ozias, Chabris und Chamis zu sich rufen. Als sie zu ihr gekommen waren, sagte sie zu ihnen, »Hört mich an, ihr Vorsteher der Bewohner von Bithylua!« Nicht recht ist die Rede gewesen, die ihr heute an das Volk gerichtet habt, und nicht recht, dass ihr ein Eid zwischen Gott und euch errichtet und euch verpflichtet habt, die Stadt unseren Feinden zu übergeben, wenn der Herr sich nicht in dieser Zeit dazu hinwende, uns Hilfe zu leisten. Ja, wer seid ihr denn, dass ihr am heutigen Tage Gott versucht habt und an Gottes Stadt inmitten der Menschenkinder auftretet? Ja, erforscht nur den allmächtigen Herrn, ihr werdet doch in alle Ewigkeit nichts erkennen. Ihr könnt ja nicht einmal die Tiefe eines Menschenherzens ergründen und dessen geheime Gedanken erfassen. Wie wollt ihr da Gott, den Schöpfer dieses ganzen Weltalls, erforschen und seinen Sinn erkennen und seine Gedanken verstehen? Nein, meine Brüder, reizt den Herrn, unseren Gott, nicht zum Zorn. Denn wenn er uns in den 5 Tagen nicht helfen will, so hat er doch die Macht, uns zu beschützen, an welchen Tage immer er will, oder aber auch uns vor den Augen unserer Feinde zu vernichten. Sucht ihr aber die Ratschläge des Herrn, unseres Gottes, nicht zu erzwingen? Denn Gott lässt sich nicht drohen wie ein Mensch und ist nicht schwankend in seinen Entschlüssen wie ein Menschenkind. Darum lasst die Rettung von ihm geduldig erwarten und ihn zu unserer Hilfe anrufen. Er wird auf unseren Hilferuf hören, wenn es ihm gefällt. Denn in unseren Geschlechtern ist es weder früher vorgekommen, noch ist es heutiges Tags der Fall, dass ein Stamm oder eine Familie, ein Gau oder eine Stadt Götter anbetet, die von Menschenhand gemacht sind, wie dies in früheren Zeiten geschehen ist, wofür unsere Väter dem Schwert und der Plünderung preisgegeben und vor unseren Feinden so tief ins Unglück geschleudert worden sind. Wir aber kennen keinen anderen Gott als ihn. Darum hoffen wir auch, dass er uns und alle zu unserem Geschlecht Gehörigen nicht unbeachtet lassen wird. Denn wenn unsere Stadt erobert wird, so ist es um ganz Judäa geschehen. Dann wird unser Heiligtum geplündert werden und der Herr wird uns für dessen Entweihung verantwortlich machen. Wird den Mord unserer Brüder und die Gefangenschaft der Landesbewohner und die Verwüstung unseres Erblandes uns zur Last legen, unter den Völkern, wo immer wir ihnen als Knechte dienen müssen, und wir werden ein Gegenstand der Verachtung und der Schmach für die sein, die als Herren über uns schalten. Denn unsere Knechtschaft wird nicht zum Segen über uns ausschlagen, sondern der Herr, unser Gott, wird sie uns zur Schmach werden lassen. Nun also, ihr Brüder, lasst uns unseren Brüdern zeigen, dass ihr Leben von uns abhängt und dass das Heiligtum, sowohl der Tempel als auch der Altar, fest auf uns gegründet ist. Im Hinblick auf dies alles, lasst uns dem Herrn, unserem Gott, Dank sagen, der uns jetzt verflucht, wie er es auch bei unseren Vätern getan hat. Denkt an alles, was er mit Abraham gemacht und wie er Isaak verflucht hat und was alles dem Jakob im syrischen Mesopotamien widerfahren ist, als er die Herden seines Oheims Laban hütete. Denn wie er jene ernstlich geprüft hat zur Erforschung ihres Herzens, so hat er auch uns jetzt nicht gestraft, sondern zur Warnung züchtigt der Herr die, welche ihm nahen. Zweitens, Antwort des Ozias. Judith verspricht ihre Hilfeleistung. Da antwortete ihr Ozias: Alles, was du gesagt hast, hast du mit aufrichtigem Herzen geredet, und niemand wird deinen Worten widersprechen. Denn nicht heute erst ist deine Weisheit offenkundig, sondern von Anfang deines Lebens an hat alles Volk deine Einsicht anerkannt, wie denn ja alles, was du sinnst und denkst, vortrefflich ist. Aber das Volk litt gar sehr unter dem Durst und hat uns gezwungen, so zu tun, wie wir ihnen versprochen haben, und uns durch einen Eid zu binden, den wir nicht brechen werden. Nun aber bete für uns, denn du bist eine fromme Frau, so wird der Herr den Regen senden, der zur Füllung unserer Zisternen nötig ist, damit wir nicht länger Mangel leiden. Da erwiderte ihn Judith: Hört mich an, eine Tat will ich vollführen, die bei den Angehörigen unseres Volks bis zu den spätesten Geschlechtern gelangen soll. Steht ihr diese Nacht hindurch am Tore, ich will da mit meiner Zofe hinausgehen und innerhalb der Tage, nach deren Ablauf ihr die Stadt den Feinden zu übergeben gelobt habt, wird der Herr durch mein Tun Israel gnädig heimsuchen. Fragt nicht, was ich zu tun gedenke, denn ich werde es euch nicht sagen, bis mein Vorhaben zur Ausführung gekommen ist. Da sagten Ozias und die übrigen Vorsteher zu ihr: Gehe hin in Frieden, und Gott der Herr sei mit dir, um Rache an unseren Feinden zu nehmen. Hierauf verließen sie die Hütte auf dem Dache und begaben sich auf ihre Posten. Drittens, Judiths Gebet. Judith aber warf sich auf ihr Angesicht nieder, streute sich Asche aufs Haupt und legte das Sacktuch ab, das sie umgebunden zu tragen pflegte. Es war gerade die Zeit, wo zu Jerusalem das Rauchopfer für diesen Abend in das Haus Gottes hineingebracht wurde. Da richtete Judith mit lauter Stimme folgendes Gebet an den Herrn: O Herr, du Gott meines Ahnen Simeon, dem du das Schwert in die Hand gabst, um die Heiden zu strafen, die den Schoß der Jungfrau zur Vergewaltigung aufgedeckt und ihren Schenkel zur Schändung entblößt und ihren Schoß zur Beschimpfung entweiht hatten. Denn obgleich du geboten hattest, dergleichen darf nicht geschehen, hatten sie es doch getan. Zur Strafe dafür hast du ihre Fürsten der Ermordung preisgegeben und ihr Lager, das sich ihrer Arglist schämte, zum Blutbad gemacht. Du hast die Untertanen um der Herrscher willen geschlagen und die Herrscher auf ihren Thronen. Du hast ihre Weiber dem Raube preisgegeben und ihre Töchter in Gefangenschaft fallen lassen, und all ihr Hab und Gut zur Plünderung deinen geliebten Söhnen gegeben, weil sie ihren Eifer für dich betätigt und die Befleckung ihres Blutes verabscheut und dich um Hilfe angerufen hatten. O Gott, mein Gott, erhöre jetzt auch mich, die ich eine Witwe bin. Du hast ja getan, was vor jenen Begebenheiten geschehen ist, und ebenso, was damals und was später geschehen ist und was jetzt geschieht, und das Zukünftige hast du bedacht und was du bedacht hast, das geschieht auch. Und alle Dinge, die du beschlossen hast, treten auch ein und sprechen. Siehe, da sind wir. Wir alle deine Wege sind in Bereitschaft und dein Gericht ist vorhergesehen. Ach, die Assyrer sind gar stark mit ihrer Kriegsmacht, sind stolz auf ihre Rosse und Reiter, trotzen auf die Kraft ihres Fußvolkes, setzen ihre Hoffnung auf Schild und Speer, auf Bogen und Schleuder und wissen nicht, dass du der Herr bist, der die Kriege entscheidet. Herr ist dein Name. Zerbrich ihre Stärke durch deine Macht und schlage ihre Kraft durch deinen Zorn nieder. Sie haben ja beschlossen, dein Heiligtum zu entweihen und das Zelt, da dein herrlicher Name wohnt, zu schänden und mit dem Schwert die Hörner deines Altars abzuschlagen. Sieh ihren Übermut an, schleudere deinen Grimm auf ihre Häupter und verleihe meiner Hand, der Hand einer Witwe, Kraft zu meinem Vorhaben. Schlage durch meine trügerischen Lippen den Knecht samt dem Herrn und den Herrn samt seinen Diener. Brich ihren Stolz durch die Hand eines Weibes. Denn nicht auf der Menge beruht deine Kraft und deine Herrlichkeit nicht auf den Starken, sondern du bist der Gott der Demütigen, der Helfer der Geringen, der Beistand der Schwachen, der Beschützer der Verachteten, der Retter der Hoffnungslosen. Ja, ja, du Gott meines Vaters und du Gott deines Eigentumsvolkes Israel, Herr des Himmels und der Erde, Schöpfer des Weltmeeres, König deiner ganzen Schöpfung, erhöre du mein Gebet. Lass meine trügerische Rede ihn zum Verderben und Unheil werden, da sie ja gegen deinen Bund und dein heiliges Haus, gegen den Berg Zion und den Wohnsitz deiner Kinder Grausames beschlossen haben. Und mache, dass dein ganzes Volk und jeder Stamm zu der klaren Erkenntnis komme, dass du der Gott aller Macht und Stärke bist und dass es keinen anderen Beschützer des Volkes Israel gibt als dich. Viertens. Judith erlangt Zutritt zu Holofernes und berückt ihn durch ihre Schönheit und Klugheit. A. Judith begibt sich ins feindliche Lager. Als sie nun mit ihrem lauten Hilferuf zum Gott Israel zu Ende war und dieses ihr Gebet vollendet hatte, stand sie vom Boden auf, rief ihre Zofe und stieg in das Gemach hinab, in welchem sie sich an den Sabbattagen und an ihren Festen aufzuhalten pflegte. Dort legte sie das Sacktuch ab, das sie sich umgebunden hatte, zog ihre Witwenkleider aus, nahm ein Wasserbad, salbte sich mit kostbarer Salbe, ordnete das Haar ihres Hauptes, setzte sich einen Kopfbund auf und legte ihre Festtagskleider an, die sie bei Lebzeiten ihres Gatten Manasse regelmäßig getragen hatte. Dann tat sie Sandalen an ihre Füße, legte die Schrittkettchen und Armbänder, die Fingerringe und Ohrringe, überhaupt ihren gesamten Schmuck an und machte sich sehr schön, um allen Männern, die sie sehen würden, in die Augen zu fallen. Weiter gab sie ihrer Zofe einen Lederschlauch mit Wein und einen Krug mit Öl, füllte einen Beutel mit Mehl und Feigen und reinen Broten, umwickelte alle diese Gefäße sorgfältig und belud ihre Zofe damit. Hierauf ging sie hinaus nach dem Tore der Stadt Bethyloa und fanden dort den Ozeas und die Stadtältesten Schabris und Schamis stehen. Als diese sie erblickten, und zwar so ganz verändert in der äußeren Erscheinung und Kleidung, verwunderten sie sich, ob ihre Schönheit über alle Maßen, und sagten zu ihr: Der Gott unserer Väter möge dir vergönnen, Gnade zu finden und dein Vorhaben auszuführen, zum Ruhme Israels und zur Verherrlichung Jerusalems. Darauf warf sie sich anbetend vor Gott nieder und sagte zu ihnen: Lasst mir das Stadttor öffnen, dann will ich das vollführen, wovon ihr mit mir geredet habt. Da befahlen sie den jungen Männern, ihr das Tor zu öffnen, wie sie begehrt hatte. Als das geschehen war, ging Judith hinaus, und zwar in Begleitung ihrer Dienerin. Die Männer in der Stadt aber sahen ihr nach, bis sie den Berg hinabgestiegen war und das Tal durchschritten hatte und sie nicht mehr zu sehen war. Als die beiden nun im Tale geradeaus gingen, begegneten ihr die Vorhut der Assyrer. Die hielten sie an und fragten sie: Wer bist du? Woher kommst du? Und wohin willst du gehen? Da antwortete sie: Ich bin ein hebräisches Weib und fliehe von ihnen weg, weil sie euch bald zum Fraß gegeben werden. Ich bin auf dem Wege zu Holofernes, dem obersten Befehlshaber eures Heeres, um ihm zuverlässigen Bericht zu erstatten und ihm die Möglichkeit anzugeben, wie er sich des ganzen Berglandes bemächtigen kann, ohne dass von seinen Leuten eine einzige lebende Seele verloren geht. Als nun die Männer sie so reden hörten und ihr Angesicht erblickten, erschien sie ihnen geradezu als ein Wunder von Schönheit. Und sie sagten zu ihr: Du hast dein Leben gerettet, indem du dich beeilt hast, zu unserem Herrn herabzukommen. So begib dich denn jetzt zu seinem Zelte. Einige von unseren Leuten sollen dich geleiten, bis sie dich ihm persönlich übergeben haben. Wenn du aber vor ihm stehst, so fürchte dich nicht, sondern teile ihm mit, wie du soeben gesagt hast, und er wird dir's lohnen. Darauf wählten sie aus ihrer Abteilung 100 Mann zum Geleit für sie und ihre Zofe und führten sie zu dem Zelte des Holofernes. Da entstand ein Zusammenlauf in dem ganzen Lager, denn das Gerücht von ihrer Ankunft war in die Zelte gedrungen. Daher kam man herbei und umringte sie, während sie draußen vor dem Zelte des Holofernes stand, bis man sie bei ihm angemeldet hatte. Man war über ihre Schönheit erstaunt und war ihretwegen voller Bewunderung der Israeliten, so dass einer zum anderen sagte: Wer könnte dieses Volk verachten, das solche Weiber unter sich hat? Nein, es wäre nicht angebracht, dass auch nur ein einziger Mann von ihnen übrig bleibe, denn die, welche man übrig ließe, könnten die ganze Welt berücken. Endlich kamen die Leibwächter des Holofernes und alle zu seiner Umgebung Gehörigen heraus und führten sie in das Zelt hinein. Holofernes ruhte gerade auf seinem Lager unter einem Mückennetz, das aus Purpur und Goldfäden und aus eingewebten Smaragden und anderen kostbaren Edelsteinen bestand. Als man sie bei ihm angemeldet hatte, trat er in das Vorzelt hinaus, wobei silberne Leuchter vor ihm hergetragen wurden. Als dann Judith ihm und den zu seiner Umgebung Gehörigen zu Gesicht kam, verwunderten sich alle über ihre Schönheit. Sie warf sich auf ihr Angesicht nieder und brachte ihm ihre Huldigung dar. Doch seine Diener hoben sie auf. B. Judiths Empfang bei Holofernes und ihr täuschender Bericht. Darauf sagte Holofernes zu ihr: Sei guten Mutes, Weib, fürchte dich nicht. Ich tue keinem etwas zuleide, der bereit ist, sich Nabuchodonosor, dem König der ganzen Erde, zu unterwerfen. Ja, hätte dein Volk, das auf diesem Berglande wohnt, mich nicht missachtet, so hätte ich meinen Speer nicht gegen sie erhoben. Sie haben ihr jetziges Geschick sich selbst zuzuschreiben. Aber nun sage mir, Warum hast du sie durch die Flucht verlassen und bist zu mir gekommen? Es ist dein Glück, dass du gekommen bist. Sei guten Mutes, du sollst dein Leben in dieser Nacht behalten und künftig hin. Niemand soll dir ein Leid zufügen, sondern man wird dir Gutes erweisen, wie das immer geschieht bei den Untertanen meines Herrn, des Königs Nabuchodonosor. Da erwiderte ihm Judith folgendermaßen: Nimm die Worte deiner Magd gnädig an und gestatte deiner Dienerin, vor dir zu reden. Kein unwahres Wort werde ich meinem Herrn in dieser Nacht berichten. Und wenn du den Rat deiner Magd befolgen willst, so wird Gott das Werk im Verein mit dir zu Ende führen, und mein Herr wird sein Vorhaben nicht verfehlen. Denn so wahr Nabuchodonosor lebt, der König der ganzen Erde, und so wahr die Macht dessen Bestand hat, der dich entsandt hat, alles, was lebt, zur Ordnung zu bringen, nicht allein Menschen sind ihm durch den Verdienst untertan, sondern auch die wilden Tiere und die Haustiere und die Vögel des Himmels werden durch deine Tatkraft leben unter Nabuchodonosor und seinem ganzen Hause. Denn wir haben von deiner Weisheit gehört und von den klugen Anschlägen deines Geistes, und aller Welt ist kund geworden, dass du alleine im ganzen Königreich tüchtig bist und leistungsfähig durch deine Einsicht und bewundernswert in der Kriegsführung. Was nun die Rede betrifft, die Achior in deiner Versammlung gehalten hat, so haben wir das, was er gesagt hat, vernommen. Denn die Bewohner von Bithylua haben ihn am Leben gelassen und er hat ihnen alles mitgeteilt, was er vor dir geredet hat. Darum, Herr und Gebieter, lass seine Rede nicht unbeachtet, sondern nimm sie dir zu Herzen, denn sie ist wahr. Unser Volk wird nämlich nicht gestraft und das Schwert vermag nichts wider es, wenn es sich nicht gegen seinen Gott versündigt. Doch jetzt, damit mein Herr nicht vertrieben werde und unverrichteter Sache abziehen müsse, sondern der Tod über sie hereinbreche, so hat die Sünde Macht über sie gewonnen, wodurch sie ihren Gott erzürnen werden, sobald sie etwas Unstatthaftes begehen. Nachdem ihnen nämlich die Lebensmittel ausgegangen und das Wasser sparsam geworden ist, haben sie beschlossen, Hand an ihre Haustiere zu legen und haben den Entschluss gefasst, alles zu verzehren, dessen Genuss Gott ihnen durch sein Gesetz verboten hat. Auch die Erstlinge der Feldfrucht und die Zehnten von Wein und Öl, die sie den in Jerusalem vor dem Angesicht unseres Gottes stehenden Priestern geheiligt und aufbewahrt hatten, haben sie beschlossen aufzuzehren. Lauter Dinge, die nicht einmal mit den Händen zu berühren irgendjemand aus dem Volke gestattet ist. Weil nun die Einwohner von Jerusalem dasselbe getan haben, so haben sie Männer dorthin gesandt, die ihnen von den Hohen Rate die Erlaubnis dazu erwirken sollen. Sobald ihnen diese erteilt ist und sie danach getan haben, werden sie dir noch an demselben Tage zur Vernichtung preisgegeben werden. Darum bin ich, deine Magd, nachdem ich dies alles erfahren habe, von ihnen weggeflohen, und Gott hat mich hergesandt, mit dir Taten zu vollbringen, über die alle Welt, wer davon hört, sich entsetzen wird. Denn deine Magd ist gottesfürchtig und dient Tag und Nacht dem Gott des Himmels. Und zunächst werde ich bei dir bleiben, mein Herr. Doch bei Nacht wird deine Magd in die Felsschlucht hinausgehen, um zu Gott zu beten. Er wird mir dann kundtun, wann sie ihre Sünden begangen haben. Dann will ich kommen und es dir anzeigen. Und du wirst in deiner ganzen Kriegsmacht ausziehen, und keiner von ihnen wird dir entgegentreten. Ich werde dich dann nach Judäa führen, bis vor Jerusalem, und will deinen Stuhl mitten in der Stadt aufstellen. Und du sollst sie wie Schafe treiben, die keinen Hirten haben, und kein Hund soll auch nur ein Knurren gegen dich hören lassen. Denn dies ist mir durch Offenbarung mitgeteilt und verkündigt worden, und ich bin hergesandt, es dir kundzutun. Ihre Rede fand den Beifall des Holofernes und seiner ganzen Umgebung. Sie bewunderten die Weisheit der Judith und sagten: In der ganzen Welt, von einem Ende bis zum anderen, gibt es kein Weib, das diesem gleichkommt an schönem Aussehen und verständiger Rede. Holofernes aber sagte zu ihr: Gott hat gut daran getan, dass er dich vor dem Volke hergesandt hat, damit der Sieg uns zuteil werde. Dagegen denen, die meinen Zorn verachtet haben, die Vernichtung. Und nun, du bist schön von Gestalt und verstehst trefflich zu reden. Wenn du nun deine Verheißung zur Ausführung bringst, so soll dein Gott auch der meine sein. Und du sollst im Palast des Königs Nabuchodonosor wohnen und berühmt sein auf der ganzen Erde. C. Judiths dreitägiges Verweilen im assyrischen Lager. Darauf ließ er sie in den Raum führen, wo sein Silbergeschirr aufgestellt war, und ließ ihr von seinen eigenen Speisen eine Mahlzeit auftragen und von seinem eigenen Wein zu trinken reichen. Doch Judith sagte: Ich werde nichts davon genießen, damit ich mich nicht versündige. Vielmehr soll mir von den Vorräten gereicht werden, die ich habe mitbringen lassen. Da sagte Holofernes zu ihr: Wenn aber deine mitgebrachten Vorräte aufgezehrt sind, woher sollen wir dir Gleiches beschaffen? Von deinem Volke ist ja niemand bei uns. Da gab Judith ihm zur Antwort: So wahr du lebst, mein Herr, deine Magd wird ihre Vorräte nicht aufgezehrt haben, bis der Herr seinen Beschluss durch mich zur Ausführung gebracht hat. Hierauf führten die Diener des Holofernes sie in das für sie bestimmte Zelt, und sie schlief bis Mitternacht. Um die Zeit der Morgenwache aber stand sie auf, sandte zu Holofernes und ließ ihm sagen: Mein Herr wolle Befehl geben, dass man mich, seine Magd, hinausgehen lasse, damit ich mein Gebet verrichte. Da gebot Holofernes seinen Leibwächtern, sie nicht zu hindern. So blieb sie 3 Tage lang im Lager und ging jede Nacht in das Tal von Bithylua und nahm ihre Abmachung im Lager an der Wasserquelle vor. Wenn sie dann aus dem Wasser hinausgestiegen war, bat sie den Herrn, den Gott Israels, er möge ihr den Weg zur Rettung ihrer Volksgenossen bahnen. So kehrte sie rein zurück und blieb in ihrem Zelte, bis sie gegen Abend ihre Speise zu sich nahm. Am 4. Tage aber gab Holofernes seinen Dienern allein ein Gastmahl und lud keinen von den diensttuenden Beamten zur Teilnahme ein. Dabei sagte er zu Bagoas, dem Verschnittenen, der sein ganzes Hauswesen zu verwalten hatte: Geh doch hin und berede die Hebräerin, die bei dir ist, dass sie zu uns kommt und mit uns isst und trinkt. Es würde ja doch schimpflich für uns sein, wenn wir ein solches Weib gehen ließen, ohne uns mit ihr eingelassen zu haben. Sie würde uns geradezu auslachen, wenn wir sie nicht umarmten. Da ging Bagoas aus dem Zelte des Holofernes zu ihr und sagte: Es verschmähe das schöne Mädchen hier doch nicht, zu meinem Herrn zu kommen und sich von ihm die Ehre antun zu lassen und mit uns in Fröhlichkeit ein Glas Wein zu trinken und es heute so zu machen wie alle anderen assyrischen Mädchen, die im Palast Nabuchodonosors anwesend sind. Da antwortete ihm Judith: Wie könnte ich die Aufforderung meines Herrn zurückweisen? Ja, alles, was meinem Herrn wohlgefällig ist, werde ich mich beeilen zu tun. Das soll mir eine Freude sein bis zu meinem Todestage. Hierauf stand sie auf, legte ihre schönsten Gewänder an und schmückte sich mit allem Schmuck, den die Frauenwelt anwendet. Ihre Dienerin ging hin und breitete für sie dem Holofernes gegenüber auf dem Boden die Teppiche aus, die sie von Bagoas für ihren täglichen Gebrauch erhalten hatte, um auf ihnen liegend die Mahlzeit einzunehmen. Als nun Judith hereinkam und sich zum Essen gelagert hatte, da geriet Holofernes bei ihrem Anblick in Entzücken und seine Gefühle wurden stürmisch erregt. Es hatte ihn auch früher schon leidenschaftlich gelüstet, mit ihr zusammen zu sein, und von dem Tage an, wo er sie zuerst gesehen, hatte er auf eine günstige Gelegenheit gelauert, sie zu verführen. Nun sagte Holofernes zu ihr: »Trinke nun und sei lustig mit uns.« Judith antwortete ihm: »Gewiss, trinken will ich, o Herr, denn heute hat mein Leben eine so hohe Ehrung erfahren, wie noch nie zuvor, seit dem Tage meiner Geburt.« Sie nahm dann die Speisen, die ihre Dienerin zubereitet hatte, und aß und trank vor seinen Augen. Da wurde Holofernes durch ihr Verhalten hoch erfreut und trank sehr viel Wein, mehr, als er jemals an einem Tage seit seiner Geburt getrunken hatte. Fünftens. Die Ermordung des Holofernes und die Heimkehr der Judith. Als es nun spät geworden war, beeilten sich seine Gäste aufzubrechen. Bagoas schloss das Zelt von außen und entließ die Anwesenden aus dem Zusammensein mit seinem Herrn, und sie suchten ihre Nachtlager auf, denn sie waren alle infolge der langen Dauer des Mahles müde geworden. So blieb denn Judith allein im Zelte zurück, mit Holofernes, der vom Wein überwältigt vornüber auf sein Lager gesunken war. Nun hatte Judith ihrer Magd befohlen, draußen vor ihrem Schlafgemach stehen zu bleiben und wie täglich auf ihr Herauskommen zu warten. Sie hatte nämlich gesagt, sie würde zum Gebet herauskommen, und auch dem Bagoas hatte sie das Gleiche gesagt. Als nun alle von ihr weggegangen waren und niemand mehr im Schlafgemach anwesend war, weder groß noch klein, trat Judith an sein Lager heran und betete still in ihrem Herzen: »Herr, Gott aller Macht, blicke in dieser Stunde auf das, was meine Hände vornehmen zur Verherrlichung Jerusalems. Denn jetzt ist es an der Zeit, dass du dich deines Eigentumsvolkes annimmst und mein Vorhaben ausführst zum Verderben der Feinde, die sich gegen uns erhoben haben.« Hierauf trat sie an die Säule des Bettes, die zu Häupten des Holofernes stand, nahm sein Schwert von dort herab, näherte sich dem Lager und fasste ihn bei den Haaren, indem sie betete: »Stärke mich, du Gott Israels, an diesem Tage.« Hierauf schlug sie ihm zweimal mit aller ihrer Kraft in den Hals und hieb ihm den Kopf ab. Dann wälzte sie seinen Leib vom Bette herab, riss das Mückennetz von den Stangen, ging nach kurzer Weile hinaus und übergab den Kopf des Holofernes ihrer Zofe, die ihn in ihren Speisesack warf. Alsdann gingen sie beide nach ihrer Gewohnheit zusammen hinaus zum Gebet. Sie durchschritten das Lager, umwanderten das Tal dort, stiegen den Berg von Bithylia hinauf und gelangten an das Stadttor. Von Ferne schon rief Judith den Torwächtern zu: »Das Tor auf, das Tor auf! Mit uns ist Gott, unser Gott, der immer noch Kraft in Israel und Sieg über die Feinde zu wirken vermag, wie er es auch heute getan hat.« Als nun die Männer der Stadt ihre Stimme vernahmen, stiegen sie in aller Eile zum Stadttor hinab und riefen die Ältesten der Stadt zusammen. Da kam alles herzugelaufen, klein und groß, denn es schien ihnen unglaublich, dass sie wiedergekommen sei. Sie öffneten nun das Tor und ließen die beiden ein, zündeten dann ein Feuer an, um Helligkeit zu schaffen, und umringten sie. Sie aber rief ihnen mit lauter Stimme zu: Lobt Gott, lobet, lobt Gott, der dem Hause Israel sein Erbarmen nicht entzogen, sondern unsere Feinde in dieser Nacht durch meine Hand geschlagen hat. Hierauf zeigte sie ihnen den Kopf, den sie aus dem Sack hervorgeholt hatte, und sagte zu ihnen: Seht, das ist der Kopf des Holofernes, des obersten Befehlshaber des assyrischen Heeres, und seht, das ist das Mückennetz, unter dem er in seiner Trunkenheit lag. Der Herr hat ihn durch die Hand eines Weibes erschlagen. So wahr der Herr lebt, der mich auf meinem Wege behütet hat. Mein Gesicht hat ihn verführt zu seinem Verderben, aber er hat sich nicht an mir vergehen und keine Schmach und Schande über mich bringen können. Da geriet das ganze Volk in großes Erstaunen. Sie knieten nieder, beteten Gott an und riefen einmütig aus: Gepriesen seist du, unser Gott, der du heute die Feinde deines Volkes vernichtet hast. Ozias aber sagte zu ihr: Gesegnet seist du, meine Tochter, vom höchsten Gott mehr als alle Weiber auf Erden, und gesegnet sei Gott der Herr, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der es dir hat gelingen lassen, den Kopf des Anführers unserer Feinde abzuschlagen. Denn deine Hoffnung wird nicht schwinden aus dem Herzen der Menschen, solange sie der Macht Gottes eingedenk bleiben in Ewigkeit. Möge Gott dir dieses zu ewigen Ruhme gedeihen lassen, dass er dich mit Wohltaten segne zum Lohn dafür, dass du dein Leben nicht geschont hast, um der Erniedrigung deines Volkes willen, sondern unserem Fall dich entgegengestellt hast, indem du vor unserem Gott auf rechtem Wege wandelst. Und alles Volk rief: So sei es, so sei es. Sechstens. Judiths Ratschläge an ihre Volksgenossen zum Vorgehen gegen die Assyrer. Achios Bekehrung zum Judentum. Darauf sagte Judith zu ihnen: Hört mich an, meine Brüder, nehmt diesen Kopf und hängt ihn an die Brustwehr eurer Mauer. Und wenn der Morgen anbricht und die Sonne über der Erde aufgeht, so nehmt allesamt eure Kriegswaffen und zieht alle kriegstüchtige Männer aus der Stadt hinaus. Setzt einen Anführer über sie, als ob ihr in die Ebene gegen die Vorhut der Assyrer hinabziehen wolltet. Doch ihr braucht nicht hinabzuziehen, denn jene werden ihre Waffen ergreifen und in ihr Lager abmarschieren. Dort werden sie die Feldherren des assyrischen Heeres wecken und zum Zelte des Holofernes laufen, ihn aber nicht finden. Infolge davon werden sie erschrecken und die Flucht vor euch ergreifen. Dann verfolgt ihr sie im Verein mit allen Bewohnern des Landes Israel und haut sie auf allen Wegen nieder. Bevor ihr aber dieses tut, ruft mir den Ammoniter Achior. Er soll den Mann sehen und erkennen, der das Haus Israel verachtet und ihn selbst zu uns als zum Tode geschickt hat. Man rief also den Achior aus dem Hause des Ozias. Als er kam und den Kopf des Holofernes in der Hand eines Mannes unter dem versammelten Volke sah, fiel er vornüber zu Boden und verlor die Besinnung. Als man ihn dann aufhob, warf er sich vor Judith nieder, bezeigte ihr seine Huldigung und rief aus: Gepriesen seist du in allen Hütten Israels und unter allen Völkern, welche erschrecken werden, wenn sie deinen Namen hören. Und nun erzähl mir doch alles, was du in diesen Tagen getan hast. Da erzählte ihm Judith, mitten unter dem Volke stehend, alles, was sie getan hatte, seit dem Tage ihres Weggangs bis jetzt, wo sie mit ihm redete. Als sie ihren Bericht beendet hatte, brach das Volk in lauten Jubel aus und ließ ein Freudengeschrei in der ganzen Stadt erschallen. Als Achior aber alles sah, was der Gott Israels vollbracht hatte, glaubte er fest an diesen Gott. Er ließ sich beschneiden und wurde in das Haus Israel aufgenommen bis auf diesen Tag. Siebtens. Wehklage der Assyrer um Holofernes. Als nun der Morgen anbrach, hängten sie den Kopf des Holofernes an die Mauer, ergriffen dann Mann für Mann ihre Waffen und zogen in Scharen nach den Zugängen zum Berge. Als die Assyrer sie erblickten, schickten sie Boten an ihre Anführer. Diese begaben sich zu den Feldherren und Obersten und zu allen ihren Hauptleuten. Die verfügten sich zum Zelte des Holofernes und sagten zu dem Hausmarschall: Wecke doch unseren Herrn, denn das Knechtgesindel wagt es, zum Kampfe mit uns herabzukommen, um völlig vernichtet zu werden. Bagoas ging also hinein und klopfte am Vorhang des Zeltes. Er nahm nämlich an, Holofernes schlafe bei der Judith. Da aber niemand sich hören ließ, schob er den Vorhang zurück, trat in das Schlafgemach und fand ihn tot am Fußschemel hingestreckt daliegend mit abgehauenen Kopfe. Da erhob er ein lautes Geschrei mit Weinen und Wehklagen und Geheul und zerriss seine Kleider. Dann eilte er in das Zelt, wo Judith gewohnt hatte, und als er sie dort nicht fand, stürzte er unter das Kriegsvolk hinaus und schrie: Dieses Knechtgesindel hat Verrat geübt. Ein einziges hebräisches Weib hat Schande über das Haus des Königs Nabuchodonosor gebracht. Ach, da liegt Holofernes am Boden, ohne Kopf. Als die Anführer des assyrischen Heeres diese Worte vernahmen, zerrissen sie ihre Kleider und waren ganz fassungslos. Wehklagen und lautes Geschrei erscholl von ihnen inmitten des Lagers. Vierter Teil. Schluss. Sieg der Israeliten und Verherrlichung der Judith. Erstens. Niederlage und Vernichtung der Assyrer. Als nun die Kriegsleute in den Zelten das erfuhren, gerieten sie über das Geschehen in Entsetzen. Furcht und Zittern befiel sie. Niemand blieb noch mit einem anderen zusammen, sondern sie stoben allzumal auseinander und flohen auf allen Wegen in der Ebene und im Berglande. Auch die Mannschaften, die im Berglande rings um Bithylua gelagert waren, ergriffen die Flucht. Da fielen die Israeliten, wer nur immer die Waffen führen konnte, überall über sie her, und Ozeas schickte nach Betomastein, Chobai und Schola und in das ganze israelitische Gebiet Boten, um dort die bisher erlangten Erfolge zu melden und zu erreichen, dass alle sich auf die Feinde zu deren Vernichtung stürzten. Als die Israeliten das vernahmen, fielen sie allzumal über sie her und schlugen sie bis Schoba. Ebenso stellten sich auch die Mannschaften aus Jerusalem und aus dem ganzen Berglande ein. Denn man hatte ihnen Kunde von den Vorkommnissen im Lager ihrer Feinde gegeben. Und auch die in Gilead und Galiläa überflügelten die Fliehenden und brachten ihnen schwere Verluste bei, bis über Damaskus und dessen Gebiet hinaus. Was aber von Einwohnern in Bithylua zurückgeblieben war, warf sich auf das assyrische Lager, plünderte es und machte reiche Beute. Und als die Israeliten vom Kampfe heimkehrten, bemächtigten sie sich des Restes. Und auch die Dörfer und Gehöfte im Berglande sowie in der Ebene gewannen reiche Beute, denn es war eine ungeheure Menge. Zweitens. Judiths Triumph. Auch der Hohepriester Joachim und der Hoherat der Israeliten, die in Jerusalem wohnten, kamen, um das Herrliche zu sehen, das der Herr an Israel getan hatte, und um Judith zu besuchen und freundlich zu begrüßen. Als sie nun in ihr Haus eingetreten waren, sprachen sie allesamt ihre hohe Anerkennung gegen sie aus, mit den Worten: Du bist der Ruhm Jerusalems, du bist der hohe Stolz Israels, du bist die schöne Zierde unseres Volkes. Du hast dies alles mit eigener Hand vollbracht und dir hohe Verdienste um Israel erworben, an denen Gott sein Wohlgefallen haben möge. Gesegnet seist du von dem allmächtigen Herrn für alle Ewigkeit. Und alles Volk rief: So sei es. 30 Tage lang war das ganze Volk mit der Plünderung des Lagers beschäftigt, und man gab der Judith das Zelt des Holofernes mit dem gesamten Silbergeschirr, Bettwerk, Becken und allen sonstigen Geräten. Sie nahm die Sachen und belud ihre Maultiere damit, ließ dann ihre Wagen aufspannen und packte alles darauf. Und aus ganz Israel liefen die Frauen zusammen, um sie zu sehen. Sie priesen sie und führten ihr zu Ehren Reigentänze auf. Da nahm Judith Laubzweige in die Hände und gab sie den Frauen, die bei ihr waren. Auch bekränzte sie sich mit Ölzweigen, sie und die Frauen, die bei ihr waren. Dann schritt sie an der Spitze des ganzen Volkes, als Führerin aller Frauen dahin, den Reigen tanzend, und alle israelitischen Männer folgten ihr in Waffen, bekränzt und mit Lobliedern im Munde. Drittens. Judiths Lobgesang. Judith hob dann folgendes Dankgebet vor ganz Israel an, und das ganze Volk stimmte in dieses Loblied mit ein. Judith sprach: Stimmt mein Gott zu Ehren ein Lied an mit Pauken, singet meinem Herrn mit Zimbeln. Lasst ihm ein neues Lied ertönen, erhebt seinen Namen und ruft ihn an. Denn der Herr ist ein Gott, der Kriegen ein Ende macht. Denn in sein Lager, inmitten seines Volkes, hat er mich gerettet aus meiner Verfolger Hand. Der Assyrer kam von den Bergen im Norden. Er kam mit vielen Tausenden seiner Streitmacht. Ihre Menge erschöpfte die Bäche und ihre Rosse bedeckten die Hügel. Er gedachte, meine Gefilde zu verbrennen, meine jungen Männer mit dem Schwert zu töten, meine Säuglinge zu Boden zu schleudern, meine Kindlein als Beute hinzugeben und meine Jungfrauen wegzuschleppen. Aber der Herr, der Allgebieter, hat sie vernichtet durch eines Weibes Hand. Denn nicht durch Jünglinge ist ihr Gebieter gefallen, auch nicht Söhne von Titanen haben ihn erschlagen, noch gewaltige Riesen ihn angegriffen. Nein, Judith, die Tochter Meraris, hat ihn durch ihres Angesichts Schönheit bezwungen. Denn ihre Witwenkleider legte sie ab, um dem Bedrängten Israels aufzuhelfen. Sie salbte ihr Antlitz mit kostbarem Öl und flocht ihr Haar unter dem Kopfbund und legte ein leinenes Kleid an, um ihn zu berücken. Ihre Sandalen entzückten seine Augen, ihre Schönheit nahm seine Sinne gefangen, das Schwert durchschnitt ihm den Hals. Es schauderte die Perser ob ihrer Kühnheit, und die Meder waren ob ihres Muts entsetzt. Da frohlockten meine Verzagten und meine Schwachen jauchzten laut. Sie aber wurden in Angst versetzt, erhoben lautes Wehgeschrei und flohen davon. Die Söhne junger Weiber durchbohrten sie und schlugen sie nieder wie flüchtige Sklaven. Sie fielen durch die Heerscharen meines Herrn. Singen will ich meinem Gott ein neues Lied. Herr, groß bist du und ruhmreich, wunderbar an Kraft, unübertrefflich. Dir muss dienen deine ganze Schöpfung, denn du gebotst, da trat sie ins Dasein. Du sandtest deinen Geist aus, der bildete alle Geschöpfe, und keines ist da, das deinem Geheiß widerstände. Denn Berge werden auf ihrem Grunde wanken, samt den Wassern. Felsen vor deinem Anblick zerschmelzen wie Wachs, aber denen, die dich fürchten, ihnen bist du gnädig. Denn geringen Wert hat jegliches Opfer leiblichen Wohlgeruchs, und wertlos ist dir alles Fett des Brandopfers. Doch wer den Herrn fürchtet, ist immer da groß. Wehe den Heiden, die sich wieder meinem Volk erheben. Der Herr, der Allgebieter, wird sie strafen am Tage des Gerichts. Feuer und Würmer wird er in ihre Leiber geben, dass sie heulen vor Schmerzen in Ewigkeit. Viertens. Judiths Weiheopfer in Jerusalem und ihr Ende in Bithylua. Als sie dann in Jerusalem angekommen waren, beteten sie Gott an. Und nachdem das Volk sich gereinigt hatte, brachten sie ihre Brandopfer und ihre freiwilligen Gaben und Geschenke dar. Judith legte alles, was das Volk ihr von den Gerätschaften des Holofernes geschenkt hatte, im Heiligtum nieder. Auch das Mückennetz, das sie aus dem Schlafzimmer des Holofernes mitgenommen hatte, weihte sie Gott als Geschenk. Das Volk aber überließ sich der Freude in Jerusalem vor dem Heiligtum 3 Monate lang, und Judith blieb während dieser Zeit bei ihnen. Als dann nach diesen Tagen jeder in seine Heimat zurückkehrte, begab sich auch Judith wieder nach Bithylua und lebte dort auf ihrer Verheißung. Sie blieb, solange sie lebte, berühmt im ganzen Lande. Viele wünschten sie als Gattin zu besitzen, aber sie ging keine zweite Ehe ein, nachdem ihr Gatte Manasse gestorben und zu seinen Vätern versammelt war. Sie lebte noch sehr lange und wurde im Hause ihres Mannes 105 Jahre alt. Ihrer Zofe schenkte sie die Freiheit. Sie starb in Bithylua und man begrub sie in dem Felsengrab ihres Mannes Manasse. Das Haus Israel betrauerte sie 7 Tage lang. Vor ihrem Tode hatte sie ihre Habe unter die nächsten Verwandten ihres Mannes Manasse und ihre eigenen Angehörigen verteilt. Und solange sie lebte und noch lange Zeit nach ihrem Tode, gab es keinen mehr, der die Israeliten schreckte.